Guten Tag und herzlich willkommen zum derwessen.de Podcast Nummer 3. Ich bin der Gregor und... So labere ich dir schon rein. Ja, jetzt, ja, soll ich nochmal machen? Nee, brauchen wir nicht mehr. Ich bin der Gregor. Und ich bin die Nicole. Ah, super. Zusammen sind wir? Zusammen sind wir die Superfreunde. Ja. Nein, ja, den Gag habe ich schon mal gebracht, aber der Podcast, wo es drin war, wird nie das Tageslicht erblicken, weil ich ihn aus Versehen gelöscht habe. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Nein, es tut mir leid, ich war ein bisschen eingerostet jetzt hier mit dem Intro, weil wir haben ja schon lange keinen derwessen.de Podcast mehr gemacht. No? Nee, im letzten Jahr zu Weihnachten. Genau. Weihnachtsspecial. Ja. Also bisher waren es ja zwei Sachen, das Weihnachtsspecial und einmal die Diskussion um Call of Duty Modern Warfare 2. Natürlich. Hat sich damals angeboten und ich hatte mir schon gedacht, dass wir dann, oder ja, wir hatten schon mal geplant, dass wir dann noch mehr natürlich an Podcast-Specials hier für die Resten.de machen, aber ist natürlich dann auch immer eine Zeit- und Gelegenheits- und Themenfrage. Ja, absolut. Die dann immer dazu kommt. Aber wie man daran merkt, dadurch, dass jetzt dieser Podcast ausgestrahlt wird, haben wir ein Thema gefunden und die Zeit gefunden, uns nochmal zusammenzusetzen. Yay. Und wir haben uns für diesen Cast einen Thema ausgesucht, was natürlich ja schon fast immer Aktualitätsanspruch mittlerweile hat, seit etlichen Jahren. Es geht um, bitte? Hm? Den digitalen Vertrieb und ja, alles, was dranhängt eigentlich so. Ja, digitaler Vertrieb, Download-Content, Updates, Patches und so weiter und so fort. Die schöne neue Welt, die aufgemacht wurde, nachdem, ja, Computer kennen das natürlich schon seit einiger Zeit, ne? Aber nachdem die Konsolen vor einigen Jahren dann wirklich alle online gegangen sind, ist es ja geradezu explodiert. Du wirst ja zugeschmissen mit Xbox Live Arcade und Virtual Console und Full Digital Download Games und Episodic Content und so weiter. Der ganze neumodische Kram halt, ne? Der ganze neumodische Kram, den wir natürlich als welche, die ja ihr täglich Brot damit verdienen, wir sind ja die ganze Zeit damit konfrontiert und müssen uns damit auseinandersetzen. Für einen normalen Gamer kann das natürlich alles ein bisschen überwältigend sein. Also so habe ich mich am Anfang ein bisschen gefühlt, als das Zeug langsam losgestartet ist mit, hey, jetzt könnt ihr Spiele auch downloaden. Ne? Ja. Ihr habt nichts mehr, was ihr ins Regal reinstellen könnt und so weiter. Das ist auch total nichtig. Dafür braucht ihr nicht im Laden stehen, ne, und kriegt das Zeug sofort, müsst ihr noch herunterladen. Ne, und, Games und on Demand. Games on Demand oder wie das da so schön heißt, das ist ein recht großer Schritt eigentlich gewesen. Das fühlt sich ja heute schon fast schon normal an, dass es diesen immer noch optionalen Vertriebsweg gibt. Ja, es gibt ja einige Sachen, die sind exklusiv natürlich über Download erhältlich, aber vieles ja noch dann speziell was große Spiele angeht. Ne? Ich meine, wann haben Sony und Microsoft mit ihren Full Games on Demand angefangen? Erst vor eineinhalb Jährchen, glaube ich. Ja, fast, ne? Also es ist noch nicht so lange hier. Ne? Aber ich finde, sie haben das eigentlich auch relativ clever gemacht. Sie haben uns ja eigentlich sehr seichte so rangeführt, so zu Anfang nur mit so kleinen Inhalten, dann wurden es Episoden und jetzt sind es halt vollwertige Spiele, die man herunterladen kann und also es wird immer mehr eigentlich so, was man jetzt online schaffen kann, mehr oder weniger so. Ja, also du könntest fast schon sagen, du kannst als Gamer mittlerweile eine Spielesammlung haben, die komplett nur noch aus digitalen Download bestehst. Ja, na? Nur noch auf der Festplatte. Nur noch auf der Festplatte, obwohl, ich mache mich auch schuldig, wenn ich digitaler Download sage, weil eigentlich sind alle Downloads digital, ja? Du lädst ja nicht auf eine Schallplatte oder sowas runter. Aber es ist eben der festgesetzte Begriff, also möge ich es zu entschuldigen, falls wieder dieses Unwort fällt. Ja. Dementsprechend, du kannst wirklich echt eine Spielesammlung haben mit kleinen Minigames und so weiter, die du runtergelassen hast, mit vollwertigen Spielen. Du kannst eine 20, 30 Spiele haben und die bestehen nur aus Daten auf der Festplatte und irgendwo auf einem Server, wo ein Eintrag steht, dass du mal dafür bezahlt hast, dass es authentifiziert ist. Ja, obwohl man sieht da ja auch jetzt in der Community auch so eine Bewegung hin, dass es viele ja irgendwo das Medium so ein bisschen ja abwertend halt dadurch betrachten irgendwo halt auch. Ne? Also die Wertigkeit ist für viele, glaube ich, dadurch auch so ein bisschen verloren. So. Viele nennen ja auch so diese MP3-Downloads quasi als Beispiel so. Mhm. Das ist jetzt ja mehr oder weniger halt keinen Wert mehr für diesen Download irgendwo halt auch gibt. Ne? Das ist so ja, ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Ja, natürlich. Es ist immer das, was du als Käufer gefühlt als Gegenwert bekommst für dein Geld. Ne? Und eigentlich war es ja bisher immer so, das, was du bezahlt hast im Laden, ob es jetzt 100 Mark sind oder 50, 60 Euro heutzutage, der Großteil den du des Geldes geht für, das ist eigentlich die Lizenz, die du dir dort erkaufst. Ne? Also es kostet nicht von diesen 100 Mark, hat es nicht 90 Mark gekostet, um da die Spielepackung und die CD zu pressen. Also bei den Modulen war es vielleicht noch ein bisschen anders, die haben ihr Geld gekostet, aber da sind die Herstellungskosten für das Physische, was du wirklich in der Hand hältst, der geringste Faktor, den du dort bezahlst. Aber natürlich, das ist eigentlich, ja, wenn du das wirklich umrechnest, theoretisch müssen die dann eine Handvoll Euro, ja, 2, 3, 4 Euro oder was maximal so eine Spielepackung mit allem drum und dran dann kostet, weniger berechnen für das digitale Äquivalent eines Spieles. Aber ich fühle mich als Spieler, wenn ich nicht was Handfestes in der Hand habe, nicht ins Regal reinstellen kann, nicht wirklich mich als Besitzer betrachten kann, ne? Weil ich habe die Festplatte, aber die Daten, die da drauf sind, die können gelöscht werden, die können zurückauthentifiziert werden vom Hersteller auf einmal. Ich kann es nicht mehr laden, wenn der Server nicht mehr läuft. Ich kann meine physische Kopie des Spiels, meine physische Ausgabe, kann ich aus dem Regal rausnehmen, kann ich jederzeit in meine Konsole, in meinen PC packen, kann sie starten eigentlich und obwohl das geldmäßig den kleinsten Preis ausmacht, macht das im Kopf aber den größten Teil aus. Ja, man hat was in der Hand. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Vorteile für einen Käufer sind momentan, finde ich, noch ziemlich übersichtlich. Klar, also es wird ja immer so dieses Paradebeispiel genommen von den Entwicklern. Du kannst auf der Couch sitzen, musst nicht mehr irgendwie in den Laden gehen oder so und kannst dir das Spiel, wenn du gerade Bock hast, irgendwie runterladen oder beziehungsweise bei Battlefield irgendwie so, wenn du da die Demo spielst, kannst du dir dann halt auch, wenn dir das Spiel gefällt, ganz einfach das Spiel dann freischalten. Irgendwo halt auch. Das ist mit der größte Vorteil eigentlich so, die Entwickler als Paradebeispiel irgendwie so vorgeben. So. Ich als Käufer, also ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich bin auch so ein bisschen der Typ Spieler, der sagt so, ich möchte auch was in der Hand haben irgendwo, ich möchte eine Verpackung haben und wenn es nur irgendwie so ist, weil sie so schön im Schrank aussieht irgendwie so, ich bin da nicht so, dass ich sage, ich möchte irgendwie Platz sparen irgendwie. Also ich brauche es nicht und ich brauche keinen Platz zu sparen und ich finde es eigentlich auch ganz schön, sowas was Greifbares zu kaufen irgendwo halt auch. Ne? Also ich sehe für mich da als Käufer keinen großen Vorteil irgendwie, so sage ich jetzt mal, wenn ich da wenn ich was herunterlade, mal abgesehen vom Preis. Der Preis ist momentan einfach noch nicht so, dass ich sage, oh ja, da spare ich aber Geld, wenn ich mir das als Download hole. Ja, es ist schon merkwürdig, was dann für etwas, was die Spielehersteller pushen wollen, diese digitale Vertriebswege, das bringt ja abgesehen von dem Punkt eben, dass du schneller an deine Ware kommen kannst, dass du nicht rausgehen musst oder diesen Bequemlichkeitsfaktor. Das bringt für dich als Spieler ansonsten nicht wirklich viel, dass du diesen digitalen Weg nimmst, weil die Vorteile liegen da bis dato nur beim Hersteller. Ja. Der Hersteller spart sich das Fertigen einer physischen Kopie, spart sich Transport- und Lagerkosten, es spart sich das Ganze, dass die ich glaube auf Amerikanisch nennt man so schön Shelf Space, ne, weil du kannst deine Produkte auch nicht immer dort im Regal stehen haben, weil ja so und so viele andere Produkte nachkommen und irgendwann wird das ja ausrotiert in den ganzen Karstadts und Saturns und Mediamärkten und so weiter. Ja. Du hast das also auch nicht immer so präsent und da geht dieser ganze logistische und finanzielle Aufwand flöten für die Hersteller, die natürlich das Einzige, wo sie darauf achten müssen, wären dann die Serverkosten, die dann dadurch entstehen, dass sich die Leute das runterladen. Ja. Als Käufer für mich dann, also ich meine, du hast auch erwähnt, so physische oder eine richtige Kopie in der Hand haben. Ich komme ja auch eigentlich aus dem Sammlerfach. Ich habe vor Urzeiten angefangen, Spiele zu spielen und auch habe irgendwann dann auch wirklich Zeug gesammelt. Und ich, also bei mir war vor etlichen Jahren mal die Sammlung auch wirklich dann recht explodiert, was Spiele angeht, dass ich 500, 600 verschiedene Spiele zu Hause hatte. Und irgendwann die dann dank eBay und anderen Vertriebs- oder hier Absatzmöglichkeiten, wo ich sagen konnte, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt nochmal eine Version für Super Bomberman, für Super Nintendo, weil ich dann ein anderes Bomberman habe, was ich anderswo spielen kann, dass ich da meine Sammlung ausgeweitet habe und so bei 100, 200 Spielen gelandet bin. Aber immer noch natürlich, die habe ich in meinem Regal drin, die kann ich immer rausnehmen. Für mich ist das ein bisschen so dieses Gefühlte, für mich ist das auch so Geschichte, ne? Wenn ich so ein altes Spiel aus dem Regal rausnehme, ich kann gleich wie so ein altes Fotoalbum dort reinschauen, ne? Okay, das habe ich damals gespielt, ich kann es vielleicht nochmal reinlegen und so weiter. Das ist der typische menschliche Sammlertrieb, der dort dazu kommt. Das finde ich gut als Gefühl her, dass ich das machen kann. Das fehlt mir natürlich dann, wenn ich eine digitale Form auf der Festplatte, da kann ich mir höchstens die Directory angucken oder den Ordner mit den ganzen. Deshalb wird es ja auch bei Xbox zum Beispiel auch mit diesen virtuellen Covern dann gemacht. Ne? Die Spiele, die du besitzt, siehst du dann natürlich als das Cover, was du eigentlich im Regal hättest, als eine Übersicht auf der Liste, damit dieses Gefühl repliziert wird. Also, braucht man dann auch. Also, ja, irgendwas Erreichbares brauchst du. Du könntest auch theoretisch nur eine Liste haben, ne? Da steht, da ist bla bla bla Street Fighter 4. Datei, ne, die du dann starten kannst, aber natürlich, wenn es nicht so hübsch aufbereitet ist. Das Spiel ist das Spiel, klar, das ist auch der größte Faktor, der dann dran ist, aber dieses Drumherum, das würde ich vermissen. Ist nicht nur eben, dass du das im Regal stehen hast, sondern auch das ganze andere drumherum. Also ich denke dann an Sachen zum Beispiel, fahr in den Laden raus, guck dich mal ein bisschen um, ne? Nimm mal ein Spiel, entscheide dich dort spontan. Solche Sachen, die passieren dann eben nicht mehr, wenn du das von zu Hause aus machst, und du hast auch nicht mehr die Gelegenheit, wirklich ein Schnäppchen oder sowas zu machen, wenn es dann nicht vom Hersteller diktiert ist. Ja, das stimmt. Also man wird wahrscheinlich preislich auch keine Spielmöglichkeiten mehr haben, denke ich mal, irgendwo halt auch. Also spielen wir doch mal ein bisschen Zukunftsvorhersagen irgendwie oder so und sagen, okay, es gibt jetzt wirklich nur noch Spiele, die digital vertrieben werden, du kannst sie halt nur noch runterladen, du gehst vielleicht dennoch in den Laden und kaufst dir irgendwie, was weiß ich, den Freischaltcode. Wie bei GTA, glaube ich, haben sie es gemacht, ne? Bei Lost and Damned konntest du dir eine Spieleverpackung kaufen. Wenn du die aufgemacht hast, war dort echt ein Stück Papier drin, wo ein Code drin stand, den man eintippt. Ja, eben, ne? Und so sieht das dann aus. So, du gehst in den Laden, kaufst du das für den vorgeschriebenen Preis, gehst dann nach Hause, schaltest den Code dann frei und spielst es dann eine Zeit. Mhm. Und wo du schon sagtest, irgendwie so mit den ganzen Servern und so. Also es ist wirklich ein ziemlich großer, auch logistischer Aufwand, das wirklich, also ich für mein Verhältnis kann es mir noch gar nicht richtig vorstellen zu sagen, es wird alles nur noch online spielbar sein. So. Mhm. Die Leute haben einen riesigen Server, die EA hat einen riesigen Server irgendwo bei sich rumstehen und auf dem wird halt alles draufgeladen, was ich spielen kann und so. Und bei Pech, wenn das Spiel nicht erfolgreich ist, wird es nach einem Jahr wieder gelöscht. Also du meinst sowas von wegen, also jetzt schon in die Richtung OnLive oder Gaikai oder sowas, wie das heißt, dass du nicht mehr wirklich, ja, nicht mal mehr die Daten bei dir sind eigentlich, sondern dass ein Server irgendwo steht und dann übers Internet nur deine Joypad-Eingaben sozusagen gesendet werden und das Bild übers Internet an dich zurück. Genau. Dass du dann zu Hause sitzt und du hast dir wie so eine Art Videotheken-Lizenzkarte, sagen wir, einen Monat Spiele-Service freigeschaltet. Ja, ne? Was du dann so machen kannst. Ja, ich weiß es auch, das kann ich mir wirklich auch noch nicht so direkt vorstellen, einfach weil, okay, die Videogame-Kultur ist natürlich schon einige Jahre alt, aber wenn du es mit anderen Kulturen wie Film oder Musik vergleichst, diese 30, 40 Jahre, die Videogames unterwegs sind, das sind schon eigentlich relativ wenig, aber hat eben dementsprechend sehr viele große Sprünge gemacht. Ne? Und die Musikindustrie musste ja auch erstmal hinterher, da dachte ja auch niemand vor einigen Jahren, dass jemand für digitale Musik bezahlen will, in angesichts von Napster und LimeWire und den anderen Download-Services, aber iTunes zum Beispiel hat ja gezeigt, wie man es mit dem vernünftigen Modell machen kann, und mittlerweile ist es ja schon gar fast schon akzeptierter. Also ich habe auch selbst, ich kaufe mir wenig Musik nur noch aktuell neu, ich höre das meiste, was ich dann früher gehört habe. Aber ich bin dann eher versucht, mir Digitalmusik runterzuladen, weil ich nicht mehr ganz so viel Wert auf dieses Erlebnis CD auspacken und in den CD-Player tun und sich dann anhören. Ich würde die CD eh gleich rippen, um sie auf meinem MP3-Player zu hören. Ja. Ne? Ich sag mal so, es ist, du hast halt noch immer die Wahl, ob du jetzt ein Spiel als auf dem Datenträger kaufen willst, beziehungsweise Musik auf dem Datenträger kaufen willst, oder ob du sie dir digital irgendwie beschaffen möchtest. Mhm. Das finde ich ist auch ist eigentlich auch Voraussetzung dafür, dass die Games-Branche weiterhin für normale Käufer oder für alteingesessene Käufer, glaube ich, noch interessant bleibt, beziehungsweise auch lukrativ für die Branche weiterhin noch ist. Irgendwie. Ja, also der Mensch oder der Gamer, kann man sagen, aber der Mensch an sich ist wirklich ein Gewohnheitstier. Ne? Und wie ich Spiele konsumiere, wie ich Spiele kaufe, wie ich sie gerne bei mir zu Hause habe, das ist so ein Verhalten, was ich mir angewöhnt habe, was wir uns alle angewöhnt haben, wie es ist. Und Ich bin leicht, also attraktiv ist es schon, dieses digitale Modell, finde ich, von der Seite aus eben. Es hat irgendwie was, wenn du wirklich alles, was du spielen kannst, dass du einen Knopfdruck einfach machst und du wählst es aus einer Liste aus. Ne? Du musst nicht mehr ewig, also hat auch was Schönes, wenn du wirklich nicht alles vollgestopft hast in der Wohnung mit komischen Spielepackungen und Gedöns. Bei mir ist das wieder alles langsam übergequillt. Jetzt muss ich irgendwann wieder ausmisten, ja, habe ich das Gefühl. Ne? Klar, das stimmt. Aber solange man halt die Wahl hat, ist es ja auch, wie gesagt, in Ordnung. So, ne? Solange also man die Wahl hat, ja klar. Die Entwickler und sowas halt alles, die prophezeien ja, dass das noch in 10 Jahren noch immer so sei, also beziehungsweise dass in 10 Jahren wahrscheinlich erst dieses Umdenken von Datenträgern auf Server beziehungsweise auf digitalen Content irgendwie so übergehen wird, komplett, ja, so. Mal sehen, wie die Akzeptanz eben in der Gamerschicht dann sozusagen ist. Die Hersteller, also speziell die Konsolenhersteller, von denen wird es ja dann facilitiert oder sowas, natürlich auch dann jemand wie Ubisoft, der dann spezielle Modelle von wegen Schutz und Online-Authentifizierung und Download und sowas so einrichtet, aber es muss eigentlich ein Hersteller kommen und der setzt einen fast schon vor vollendete Tatsachen und sagt, jetzt ist es erstmal so. Mal sehen, wie ihr zurechtkommt. So wurde ja das Wii-Modell eingeführt. Ne? Es war ja vor der Wii nicht wirklich denkbar, dass es dann auf einmal alte Konsolen emuliert mit kaufbaren Spielen dann gibt, die du dann auf deinem Gerät zusammenst. Das ist alles so Zeug aus der Halblegalität gewesen mit Emulatoren und allem drum und dran. Jetzt wurde das zu einem Modell gemacht. Nee, wir legen jetzt fest, so wird's gemacht. Vor allem machen das andere Leute nach und es ist schon irgendwie schon akzeptiert, obwohl es eigentlich auch ein bisschen merkwürdig immer ist, dass ich dann 8 € umgerechnet für ein altes Super Nintendo Spiel ausgebe, das ich billiger als Modul kriegen würde einerseits, ja. Und das andererseits wahrscheinlich, wenn der Nintendo Wii Service abgeschaltet wird und meine Wii kaputt geht, ich nicht mehr nutzen kann. Ja, das ist halt der auch ein gravierender Punkt, sage ich jetzt mal so. Also die Branche will uns oder möchte das ja immer ganz gerne so verkaufen, dass User das gerne wollen und das ist irgendwie so ein positives. Yeah, ist total trendy, ne? Yeah, genau, hey, download deine Games, genau. It's totally rad, man. Das ist irgendwie ein positiver, dass es so positiv ist für die Branche und so. Aber wie du schon sagtest, Ubisoft irgendwie so nimmt den Kopierschutz als Vorwand irgendwo halt auch so, ne? Und sagt sich dann so, ja, also wir wollen damit unsere Werte schützen irgendwo halt auch in unseren kreativen Content irgendwo und EA fährt die Schiene, ja, also das wollen wir, das wollen die Leute ja auch und die sind ja auch bereit dafür, das zu zahlen und sowas halt so. Ich vermisse da irgendwo, ganz ehrlich gesagt, auch immer so ein bisschen, ja, was gibt ihr uns dafür? Was bekommen wir denn dafür? Wie du schon sagst, man bekommt am Ende dafür eigentlich gar nichts. Ja, der Gegenwert, also wie die Hersteller das machen, ist eben, sie machen das nochmal deutlich, ihr habt ja schon immer nur für die Lizenz gezahlt, die physische Kopie war ja nicht das Richtige. Genau. Jetzt machen wir es nochmal richtig deutlich für euch. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem, ich gehe in den Laden und kaufe mir für 15 € ein Xbox 360 Spiel, ne? Und das kostet aber, wenn du es im Download und Demand hast, immer diese 29,99 €. Ja, alle Download-Spiele kosten da ja immer den gleichen Preis ungefähr dort und es gibt selten mal irgendwelche Sales oder runtergesetzten Sachen oder sowas. Ich sehe es nicht ein. Ne? Nee. Wieso gebe ich das Doppelte aus für ein Spiel, was ich nur auf der Festplatte habe? Eben, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was viele Spieler irgendwo halt auch haben oder wo dieses Umdenken halt auch nicht stattfindet und wo einfach auch die lukrativen Angebote für den Käufer an sich immer noch fehlen. So es ist vor allem auch sehr, sehr verwirrend, finde ich, weil so, du sagst natürlich immer digitaler Vertriebsweg, aber das Feld wird so weit bestellt von allen Konsolen und Spieleherstellern, dass es als Allheilmittel für alles genommen wird. Du kannst ja nicht nur sagen, okay, wir haben also so wie es Apple eben mit iTunes wirklich gemacht hat, die haben ja, es ist zwar auch nur ein Service unter vielen, aber die haben das eben so konkret festgemacht und durchgedrückt, dass du dort weißt, wo du dran bist als Käufer. Ja. Ne? Ich habe auch dann irgendwann, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es mache, dass ich für meinen iPod Touch auf einmal dann so Games und solche Sachen kaufe, die du dann runterlädst und drauf spielst, dann, oh, 79 Cent für dieses Spiel, lade ich mal runter. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, da finde ich den digitalen Vertriebsweg echt cool. Ja. Na, weil, wie soll ich das denn sonst machen, dass ich mir irgendwie ein iPhone-Spiel im Laden kaufe und dann übertrage zu Hause mit dem USB-Stick oder irgendwelche Chipkarten, die ich dann reinstecken würde, dass es wie so ein Nintendo DS wäre. Da finde ich es total entspannt und cool, dass ich mir für 1 bis 4, 5 €, was die meisten Sachen dann kosten, irgendeine App runterladen kann und die dann gleich auf meinen iPod Touch oder auf mein iPhone dann rüberkopiert wird. Dort funktioniert es, du bist gewohnt, wie es ist, aber alles andere die Plattformen gehen tausendfach durcheinander. Es gibt von Virtual Console über Xbox Live, über PlayStation Network, über irgendwelche, es gibt ja auch diese Pauschal-Services, mir fällt der Name gerade momentan nicht ein, wo du so eine Pauschale im Monat bezahlst und dann hast du Zugriff auf so 500 Spiele, die du dann spielen kannst. Okay. Irgendwie. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das heißt. Das ist so ein Service, der in Amerika zum Beispiel angeboten wird. Mhm. Ich blicke da wirklich nicht durch als Käufer und kann mich da auch nicht wirklich dann damit anfreunden, mit diesem Gedanken. Früher war es, wenn ich ein Spiel haben will, egal für welche Plattform, egal für was es ist, ich gehe in den Laden und kaufe es. Fertig, aus. Jetzt muss ich mich auseinandersetzen, okay, diese Plattform nimmt nur Kreditkarten. Wie sehen die Besitzrechte aus an dem Spiel, die ich dann habe? Kann ich dieses Spiel, was für mich zum Beispiel auch wichtig wäre, okay, ich kann die Dateien des Spiels komplett runterladen bei mir auf die Festplatte und ich kann die auch starten, ohne online sein zu müssen, oder kann ich die sicherheitshalber auf eine CD oder DVD kopieren? Das sind ja so Sachen, die du als Sicherheit nochmal gerne haben willst. Mhm. Ne, falls dann, was weiß ich, dann die Steam hier, Valve geht pleite und alle Steam-Spiele lassen sich nicht mehr starten. Ja, genau. Spielt man mal das durch, ne? Oder auch hier letztes Mal mit Sony, PlayStation Network, ja, der komplette Zusammenbruch, ja. Ja. Das war so eine moderne Kinderkrankheit, glaube ich, fast schon, wo die Firmware nicht richtig, ja, die war auf diese Eventualität, da gab es ja einen Tag lang konnten die Leute ihre PlayStation nicht einschalten, wenn sie online. Durften sie nicht, also konnten natürlich schon. Aber dann ist nichts gestartet sozusagen. Man wusste nicht eben, was, ob jetzt die Konsole kaputt ist oder nicht, weil dort ein Firmwarefehler mit der Datumsanzeige von dem Schalter irgendwie was durcheinander gebracht. Ich glaube, war es der 1. April? Nein, irgendwie. Der 1. März. Ah ja, genau, vom 28. Februar zum 1. März, der dann dort nicht richtig gezählt hat. Und das Resultat war, dass die Leute einen Tag lang ihre PS3 effektiv nicht benutzen konnten, und die auch hätte kaputt sein können. Ja, ne? Und das Schlimme war, die ganzen Trophies waren weg. Oh ja. Das war ja der Hardcore-Fehler. Das ist aber natürlich auch schon ein Thema, weitaus größeres Thema für ein weiteres Gespräch mit Trophies und Achievements und wie wir alle zu Gamerscore-Huren geworden sind mittlerweile. Ja. Ja, aber das war ja halt der Haupt. Ich meine, wenn sowas passiert, ja, und du hast dann wirklich alle Erfolge, alles, alles ist weg, wenn du Pech hast. Oder kann nur ganz, ganz schwer wiedergeholt werden, so, ne? Ich kenne das, ich habe einen ganzen Podcast gelöscht. Ja. Vier Stunden, oh Gott, es tut immer noch weh. Aber dieses Verlustgefühl natürlich, speziell, weil sich viele Leute dann über, ja, es hört sich gemein an, aber über Achievements definieren. Ne? Ich habe diese alle Spiele durchgespielt und manche haben sogar dann zweite Accounts, damit ihre Achievement-Reinheit nicht. Ich habe echt tatsächlich gelesen, dass jetzt Leute dann Test-Account gemacht haben auf der Xbox zum Beispiel und dort Spiele erstmal antesten und gucken, ob sie mögen, damit sie keine 10 Punkte Gamerscore-Leichen in ihrer Liste haben, die man nicht mehr entfernen kann. Und wenn das durch irgendeine digitale Geschichte, die, ja, wo du eigentlich keinen Einfluss dann wirklich drauf hast als Spieler, als Käufer, früher wäre das ja nie passiert, du wirst ja im Super Nintendo nicht auf einmal irgendwas haben, das dann, sagen wir mal, als vergleichbaren Faktor deine Safe Games gelöscht hat. Ja. Ne? Habe ich auch schon gehabt, dass dann eine komplette Memory Card mit Rollenspielspielständen, so 80 Stunden Final Fantasy 7, 70 Stunden dies und jenes und alles, auf einmal ist es weg und dann, oh shit. Ja. Ja, aber das ist halt, du hast keine Kontrolle mehr über das, was du eigentlich besitzt, kann man das schon sagen, du besitzt etwas und hast darüber aber eigentlich keine Kontrolle. Es ist alles weg und du, wenn du Pech hast, weißt du noch nicht mal, wie du es wiederholen kannst. So. Dann geht es durch etliche Supportstellen wahrscheinlich so, wo du dann sagen musst, hier, ich habe den und den Code, ja, was ist denn passiert? Ja, das und das. Oh ja, müssen wir erstmal gucken, was müssen da jetzt auf dem Server passiert. Schicken Sie es doch mal ein für 8 Wochen, ne, und links wahrscheinlich nur irgendeinen kleinen Schalter intern umlegen. Das ist, aber es ist wirklich manchmal zum Haare raufen, also wenn ich noch welche hätte. Also ein paar ist ja noch. Ein paar habe ich noch, ja, aber die rasiere ich dann immer zeitig. Ein bisschen abprallen. Ein bisschen, wahrscheinlich mit einem sanften Handtuch wegreiben. Ne, vor Wut einfach. Es ist so viel Zeug, was man beachten muss dann einfach, was das alles angeht. Ich habe jetzt auch einige Sachen eben downloadmäßig angesammelt, ob es auf dem iPod Touch ist, ob es für Virtual Console ist. Was ich da zum Beispiel auch nochmal ganz cool finde, durch die Möglichkeit bei der Virtual Console, ich habe jetzt bestimmt so insgesamt, was weiß ich, 60, 70 Euro für Sachen ausgegeben, ja, an Spielen, die dort sind, mit Gamer-Punkten und wie die alle heißen, dort umgesetzt. Aber dann Spiele spielen, die hier keine Chance hätten als offizieller Vertrieb, weil einfach es sich nicht rentieren würde, da eine Ausgabe zu pressen oder ein Modul zu machen. Diverse japanische Sachen, die umgesetzt wurden. Es gab jetzt zuletzt auf der Virtual Console Dracula X, Rondo of Blood. Mhm. Das ist Castlevania für die PC Engine gewesen, kam 91 raus. Das war ein CD-exklusives japanisches Spiel für eine japanische Konsole, die es hier nicht gab, mit damals sehr geil deutscher Sprachausgabe in einem japanischen Spiel. Okay. In der guten alten Zeit, da leben die Menschen noch ruhig und in Frieden. Das ist mehr als das neue Final Fantasy momentan hat. Was meinst du mehr? Ach, mehr Deutsch, ja, oder? Ja, mit der Sprachausgabe. Also, ja, keine Sprachausgabe in Final Fantasy 13, keine deutsche. Nee. Obwohl die englische ist ganz gut diesmal gelungen, aber ich hab's wie bei Final Fantasy 10 dann nicht gerne auf Deutsch spielen wollen, ne? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, die Übersetzer, die das dann machen, die orientieren sich am japanischen Original, aber das ist anders geschrieben als das Englische. Ja. Und wenn ich dann zwei gleiche Sprachen habe, die ich ungefähr verstehe, Englisch und Deutsch, und die beiden Text- und Sprachausgabe unterschiedliches aussagen, ist dann auch wieder nicht toll. Aber egal, wir wollen jetzt nicht in große Tangenten dorthin. Aber ich verliere manchmal den Überblick zwischen den guten Sachen und den schlechten Sachen. Die guten sind eben, dass ich sowas wie Castlevania bekomme. Für 9 Euro, glaube ich, habe ich jetzt dafür bezahlt. Für eine Kopie des Spiels, eine japanische Kopie mit der Konsole und alles, würde ich 400, 500 Euro im guten Zustand heutzutage losbekommen, weil das Spiel so selten ist. Ja, das ist halt auch so der Unterschied zwischen der Aufbereitung von alten Spielen, die heutzutage gar nicht mehr spielbar sein könnten, wenn du die alte Konsole nicht mehr hast. Das ist ja auch ein Mehrwert, den du dadurch bekommst. Das ist ein Mehrwert. Es wird ja, wir sehen es ja schon im Gespräch, hier wird es ein bisschen schwer, dann so die Grenze wirklich zu ziehen, weil die Hersteller und die Anbieter die Grenze nicht wirklich ziehen zwischen dem. Ja. Na, du hast eine Vielzahl an verschiedenen Arten von Services und Spielen und Spielegattungen und eben ja nicht nur klassische Download-Spiele emuliert, nicht nur neue Spiele, auch die Download-Content, Download-Episoden, etwas oder dieses vorgeschobene Download-Content, was EA jetzt ganz gerne macht, wo du Spiele kaufst. Du hast das Spiel auf der DVD noch drauf, aber es ist gleichzeitig ein Download-Content mit dabei, der dir eine Rüstung freischaltet oder einen Bonus-Quest mit Charakter, wie bei Mass Effect, der sozusagen schon mal den Wiederverkaufswert nach unten drücken wird, ne? Weil du kaufst das Spiel, du gibst diesen Code ein, dieser Code ist natürlich nur einmal benutzbar. Es ist bei Mass Effect 2 so, du hast einen kompletten Bonus-Charakter mit Welt und Storyline, den du dann spielst. Wenn du das Spiel weiterverkaufst, deine physische Kopie, dann ist der Code natürlich nicht mehr dort dabei. Den kannst du aber dir freischalten lassen für so und so viel Euro. Das heißt, der Käufer, der dir das Spiel gebraucht von dir kauft, muss im Endeffekt noch mehr Geld ausgeben und du ist nicht mehr so attraktiv, eine gebrauchte Kopie von dir zu kaufen. Ja, in die Schiene hauen ja jetzt mittlerweile auch schon einige neue Vertriebe irgendwie so mit rein, so also auch Geschäftsideen und Geschäftszweige, die sich so mit diesem neuen Thema ja auch so beschäftigen, digitaler Content und so, und wie könnte man da jetzt irgendwie was Tolles draus machen und so, und dieses Green Man Gaming zum Beispiel, das kam ja jetzt ganz neu raus mit der Idee, man kauft quasi, also der Spieler geht quasi auf die Website, verkauft dort seinen Account oder beziehungsweise seinen Code für ein Spiel, das er freigeschaltet hat, hat jetzt aber keinen Bock mehr drauf, will es da verkaufen, kriegt dafür quasi ja eine Gutschrift im Sinne davon, dass er sich dann für seinen eingetauschten Code quasi ein neues Spiel dann herunterladen kann und muss dafür dann noch ein paar Euro zuzahlen. Bei Green Man Gaming wird dann quasi der Code dann durch die Entwickler oder Publisher wieder freigeschaltet und Green Man Gaming verkauft es dann wieder an den nächsten. Das ist ein zusätzlicher Service, der dann von dem dritten Anbieter angeboten wird, oder genau, wie ist das? Genau, also die machen quasi jetzt oder versuchen quasi jetzt andere Entwickler und so mit ins Boot zu holen, dass die dann halt quasi diese angekauften Codes dann wieder freischalten Wiederverkaufen. Das ist natürlich auch wieder ein weiterer Mittelsmann, der für die Hersteller dazukommt. Die sind natürlich ganz froh, dann den normalen Vertrieb dann wegbekommen zu haben aus der Kette, ne, wo du dann mit einem, es ist ja viel so zum Beispiel auch durch so das Geschäftsgebaren eines der GameStop-Läden zum Beispiel, ne, die ja eine ganz strikte Politik haben, was Ankäufe der Spiele angeht, ne, dass da Leute, die ihre Spiele gebraucht abgeben können, das ist ja für viele nur die einzige Option, wenn die nicht den eBay-Weg gehen wollen oder können, von wegen Gebühren und so weiter, die bringen das Spiel dann dorthin, kriegen dann für ihr nagelneues Spiel 15 Euro und GameStop verkauft es anstatt für 60 Euro für ein neues Spiel 55 Euro und kriegt es dann dennoch los, weil viele sagen sich ja, okay, ich spare 5 Euro. Dafür, das Einzige, was mir dort entgeht, ich muss die Folie nicht mehr abmachen. Schon ist da ein Geschäftsmodell, was den Herstellern natürlich nicht viel bringt, aber dem Mittelsmann, das wäre GameStop, oder jetzt eben, ja, das wären dann die Greenman-Leute wohl hier, die dann daraus einen Vorteil ziehen wollen. Wenn sie sich vernünftig arrangieren können, wäre es ein echt cooler Service, der dem Käufer geboten wird für digitale Sachen. Weil du digital, wenn du es erstmal hast, es gehört dir, zwar nicht wirklich so richtig, aber es gehört dir nicht mal so richtig, dass du es auch irgendwie dann weitergeben kannst oder abschalten kannst. Also selbst Steam hat ja irgendwie nicht die Möglichkeit, dass du sagen kannst, ich stelle mir da immer vor, dieses typische Rollenspiel-Verkaufsmodell von Equipment. Wenn du irgendein Equipment kaufst, ich kaufe mir eine Rüstung für 1000 Geld und wenn ich sie wieder verkaufen will, kriege ich 500 dafür. Also so irgendwie der halbe Preis oder sowas, so bei, damit du wenigstens damit noch was anstellen kannst. Wenn es das zum Beispiel gäbe für bei Steam, dass du so eine Art Store-Credit bekommst, ne? Ich habe das und das Spiel für, die vier Spiele haben mich 30 Euro gekostet, die will ich aber nicht mehr, ich gebe die zurück und ich kriege jetzt 15 Euro Store-Credit oder sowas raus, damit ich andere Spiele bei Steam kaufen kann. Das wäre zum Beispiel wieder etwas, das würde für mich das attraktiver machen, als ich habe jetzt diese Dateipakete auf der Festplatte sitzen. Ich möchte vielleicht gar nicht mehr, obwohl ich dann, eigentlich ist erst ein Monat vergangen, seitdem das Spiel draußen ist, und hätte ich das gekaufte Spiel, könnte ich es auch locker nochmal für 40 Euro oder 30 weiterverkaufen. Bei Steam kann ich dann nichts mehr machen. Ja. Ne? Es liegt da, es ist da, es ist auf meinem Account für Ewigkeit und so, und außer den kompletten Account verticken bei eBay und jemand hat die Zugangsdaten, geht da nicht mehr viel. Ne? Da wird so ein Greenman-Service, der dann vielleicht das für dich nochmal übernimmt, dass du den Code weggeben kannst und einen gewissen Teil dort rausbekommst, kriege ich immerhin ein bisschen Geld raus. Ja, der, also insofern hat die Industrie damit, also mit diesen Geschäftszweigen, natürlich genau das erreicht, was sie erreichen wollten. Irgendwie. So, sie verkaufen, sie bekommen quasi eine gewisse Gebühr für jeden verkauften Titel, haben dann noch quasi selber die Macht irgendwie sozusagen, okay, ihr verkauft aber nur das mit unserem Einverständnis irgendwie so. Anders als jetzt bei eBay zum Beispiel, wo die Entwickler ja gar nichts kriegen. Also so der geistige Content, den sie da ja eigentlich nur verleihen irgendwie so, wird dann ja rücksichtslos weitergekauft. Ja, es ist schwer von beiden Seiten das auszudenken. Als Käufer fühle ich mich hier eben manchmal wie so eine Art Vieh, was dann wirklich ausgenutzt wird. Du bist der mit der Brieftasche. Ne? Sei froh, dass du von uns überhaupt etwas bekommst. Das Gefühl, was für mich als Käufer hervorragend ist, wenn ich dann ein Spielehersteller wäre und dann die ganzen Problematiken sehe von wegen, ey, wie kriege ich mein Spiel an den Mann? Wird es eventuell raufkopiert? Macht dir der Gebrauchthandel, dass 500 Leute da, was weiß ich, sich untereinander das Spiel immer wieder weiterverkaufen, anstatt dass sich von denen dann wirklich jeder ein Exemplar kauft? Das wird mir ins eigene Fleisch schneiden. Und da würde ich natürlich auch als Spielehersteller versuchen, das Möglichste zu machen, da zu garantieren, dass mein Spiel auch vernünftig, ja, dass ich den Gegenwert dafür bekomme, wie es den Spaß, den die Leute an dem Spiel bekommen, sollte ich auch zurückbekommen in monetären Gegenwert, damit ich weiterarbeiten kann an neuen Spielen. Und es ist irgendwie komisch, die Schere ist da recht groß dann, was die beiden Lager angeht. Ja, natürlich, klar. Also ich kann absolut verstehen, auch wenn Entwickler oder Firmen, die dahinter stehen, halt sagen, wir möchten, dass es kopiergeschützt ist, wir möchten, dass die Spieler nicht alles cracken, wir machen das zu unserer Sicherheit, wir wollen aber auch gleichzeitig was vom Kuchen abhaben, in dem immer wieder alles weiterverkauft wird und sowas halt alles. Das kann ich schon bis zu einer gewissen Art und Weise kann ich das schon alles verstehen halt so. Nur es ist natürlich dann auch wesentlich, also die Branche bekommt dadurch natürlich auch wesentlich größeren Spielraum zu sagen, okay, wir legen die Preise fest. Also wie du schon sagtest, irgendwie so, ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt was bekommt, irgendwie so. Ja, und echt, für eure 60 Euro Almosen kriegt ihr so ein geiles Spiel. Ja, ja, dass ich eigentlich, also wenn du es so siehst, irgendwie so, zum Beispiel Activision mit Modern Warfare 2 jetzt zum Beispiel, um das Beispiel jetzt auch nochmal reinzubringen, irgendwie der neue DLC-Content mit 5 Maps, von den 3 oder 2 irgendwie nur neu waren und 3 alt irgendwie so, auf jeden Fall war es nicht wirklich gerade das fetzige Ding irgendwie so, zu einem ungeheuer teuren Preis, 15 Euro waren es? 15 Euro, echt, für diese Handvoll Maps dann. Genau, ja. Wo man sich doch eigentlich fragen müsste, okay, Leute, ich glaube, das ist nicht so ganz berechtigt irgendwo, ne? Also eben halt, wenn du sagst, so, hier, ich habe Modern Warfare 2 oder ich habe hier, was weiß ich, ein anderes geiles Spiel, wo ich ganz genau weiß, das kommt bei der Gruppe an irgendwie so, ich kann einen Preis ansetzen, der Gott weiß, wie hoch ist. Ja, das macht Activision leider, und speziell Activision mit Modern Warfare 2 jetzt hier, haben sie es nochmal auch wirklich auf die Spitze getrieben. Wir wissen, was wir dort haben. Ja. Wir wissen, dass sich Modern Warfare 2 verkaufen wird. Da war ja auch schon die normale Kopie schon 10 Euro teurer irgendwie als andere Spiele normalerweise, weil ja, das werden sich die Leute kaufen. Die werden nicht sagen, wegen den 10 Euro verzichte ich jetzt da drauf. Und Modern Warfare 1 war ja das ganz große, richtig fette Download-Spiel über Jahre hinweg. Ich glaube, so wie ich mitbekommen habe, ich bin zwar kein aktiver Online-Shooter-Gamer, aber so, dass sich eine leichte Enttäuschung bereit gemacht hat über den Modern Warfare 2 Multiplayer ein bisschen. Ja. Ne? Dass der eben nicht auf dem Niveau ist von vorher. Und wenn du das vorherrschende Online-Multiplayer-Produkt hast, dann kannst du dir als Hersteller so sagen, da kann ich auch 15 Euro für 3 Maps oder 4 oder 5 Maps mit 3 alten zusätzlich dann verlangen. Ja. Als Gamer natürlich sowieso scheiße, dass du so viel ausgibst für ein paar Maps. Da würden viele trotzdem in den sauren Apfel beißen, wenn es eben das Game wäre, was jetzt alle spielen. Aber ist anscheinend, ja, ist jetzt nicht mehr ganz das. Allein zu sehen, wie gut sich Battlefield Bad Company 2 jetzt verkauft hat im letzten Monat. Ich habe gerade die US-Zahlen gesehen. Ja. Dort ist es gleich in der Spitze gelandet. Das wäre normalerweise, ja, würde deren Käuferschicht eigentlich momentan noch durch Modern Warfare 2 beschäftigt sein. Ja. War es nicht mehr, ja. Die spielen andere Spiele. Jetzt ist auf einmal überteuerter Download-Content für Modern Warfare 2 da. Werden sich immer noch genug Leute kaufen, aber es fühlt sich nicht gut an als Käufer. Nee, ja? Eben. Im Vergleich dazu hat ja EA bei Bad Company 2 seine Maps umsonst angeboten. Also ich glaube, es fehlt da halt auch, wo ist da die Kontrolle dann später irgendwo, ne? Also wenn ich als Jetzt als Entwickler kann ich ja quasi eine Preisempfehlung geben, so den wirklichen Preis macht ja dann der Handel irgendwo halt auch. Jetzt ist es halt irgendwie so, dass, oder später kann es dann halt auch so kommen, dass wenn jeder seinen eigenen Preis festlegen kann, so, dass es dann, finde ich, auch sehr schwierig wird, irgendwie dagegen anzuwirken als Käufer irgendwo. Ja, halt auch, ja, ne? genau. Man kauft es dann nicht mehr, aber... Es wird viel eben nochmal festgelegt, dadurch, dass es sich auf eine Handvoll Services noch beschränkt, von wegen, ich meine, Microsoft steht eh über allen Xbox Live-Sachen, die dort kommen, nochmal davor. Aber je mehr natürlich dann nochmal dazu kommt und je mehr Spielraum dann dort herrscht für Maps und Preismodelle und so weiter und so fort, umso mehr, es ist logisch, dass sich die Hersteller dann versuchen, das herauszunehmen. Ja? Sie werden auch fast schon sagen, sie wären schon schön blöd, wenn sie es nicht probieren würden, ob das funktioniert oder nicht. Wir sind, ja, momentan sind wir alle hier die Meerschweinchen. Ne? Wir werden, ja, wir werden so die Meerschweinchen mit den vollen Brieftaschen. Ja? Es wird probiert und herumgetestet, wie weit können wir gehen mit diesem digitalen Zeug. Was können wir an den Mann bringen, was ist schon akzeptiert. Ist auch ein bisschen so wie mit den Benzinpreisen, die immer hochgetrieben werden. Ah. Na, die werden immer da ein paar Cent und jetzt ist gerade Ölkrise oder jetzt ist gerade Ostern und es ist schwer, dann Benzin zu besorgen. Geht immer graduell hoch. Ne? Vor 10 Jahren habe ich für 1,30 Mark getankt Diesel. Oh, ja? Ja. Heute tanke ich 1,45 Euro. Also für und normalen du tankst Benzin. Diesel? Ja, ne? Ne? 1,45 Euro für dementsprechend diesen, was der doppelte Preis ist. Gesundheit. Dankeschön. Der doppelte Preis, was einfach durch, ja, es wurde probiert, ja, es war dadurch, dass es akzeptiert wurde vom Käufer, immer noch mal ein paar Cent, immer noch mal ein bisschen weiter was gemacht und schon denkst du dir fast schon gar nichts mehr dabei, dass du so viel Geld für eine Tankfüllung jetzt momentan latzt. Ja. Ne? Und dadurch, dass jetzt aktuell eben die Probierphase ist, dass die Hersteller versuchen, dieses Schreckgespenst, richtige Kopie und Ladenverkauf, also richtige Ausgabe des Spiels und Ladenverkauf und so weiter, was so viele Extrakosten und so viele Probleme für die verursacht, wegzukriegen und auf Möglichkeit, dass auch eine Möglichkeit gefunden wird, zum Beispiel dem Käufer dasselbe Spiel mehrfach anzudrehen. Ne? Das siehst du ja dadurch, die Filmindustrie hat zum Beispiel die Möglichkeit, die hatten vorher den Home-Video-Verkauf, dann hatten sie die DVD, jetzt haben sie die Blu-ray. Ja. Ne? Im besten Fall, für die bringt so eine neue Generation an Discs immer den Vorteil, sie können genau den gleichen Content, den sie haben, den Film, einfach nochmal verkaufen, ne? Weil, okay, die DVD, als sie rauskam, war qualitativ das Beste, aber als Cineast, jetzt kommt die Blu-ray vom gleichen Film raus, ich hole mir die Blu-ray nochmal. Ja. Ne? Das ist schon dort akzeptierter. Hier kannst du das natürlich, ist ein bisschen anders geartet mit den Spielen, wie das funktioniert vom Modell. Und es wird jetzt hier versucht, einmal der große Umbruch, dass der gemacht wird in Richtung digital, dass die eine Möglichkeit haben, ja, es wird ja auch eine Möglichkeit geschaffen, das gleiche Spiel öfters zu verkaufen. Ja. Wenn dann die Wii nicht mehr funktioniert mit der Virtual Console, es gibt einen neuen Service mit Wii 2 HD, was du alles nochmal kaufen musst, weil ich bezweifle, dass alle deine Wii-Käufe zum Beispiel übertragbar sein werden. Oder dass ich so ein Lifetime-Account habe, wo alle meine Spiele drin gesammelt werden, die ich dann auf allen Konsolen ausprobieren und spielen kann. Ja, beim DSi ist es ja genauso. Dem DSi, da kannst du ja nicht mal mehr, wenn du dir ein neues Gerät kaufst, ist es ja nicht mal an deinen Account gebunden, sondern ans Gerät. Ne, da werden alle Download-Spiele, die du für den DSi kaufst, einfach direkt auf dem Speicherchip dort gespeichert und du hast dann das neue Gerät, du kannst deinen Account dorthin ummelden, aber die Spiele sind nicht da. Ne, du müsstest deine, glaube ich, wie ich mitbekommen habe, beide Geräte an Nintendo einstecken, die dort irgendwie so einen digitalen Transfer machen, wenn du es unbedingt haben willst. Also für mich als Käufer viel zu viel Umstand. Also ja, wie umständlich ist das? Ja, ja, vor allem, was die DSi-Spiele dann auch kosten, das sind ja auch nicht keine Sachen, die nur 2 bis 3 Euro kosten, sondern es gibt auch teilweise so 8-Euro-Spiele. Ja. 8-Euro und 10-Euro-Spiele. Und soll ich mir jetzt überlegen, ich gebe 8 Euro für dieses Spiel aus, was ich nicht benutzen kann, wenn mein Gerät kaputt geht. Ja? Schau mal, das Gerät geht auch wirklich kaputt, dass jemand mit einem Auto drüber fährt. Da kann Nintendo auch nichts mehr machen, von wegen Lizenz übertragen, glaube ich. Na, außerdem ist es dann wahrscheinlich selbst verschuldet, dann gibt es sowieso nichts. Exakt, ja. Gott wurde ja nicht geschaffen, um Spiele zu übertragen. Ja, absolut. Ja? Also. Höhere Gewalt war das. Ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Also ich meine, es sind viele Sachen, wenn zum Beispiel irgendwelche Fehler auftreten oder sowas halt, die ganz einfach dann eine neue Art des Herangehens auch hervorrufen müssen irgendwo halt auch. Und das ist, glaube ich, auch sehr schwierig irgendwo. Also es gibt halt diese Leute, die sagen, ah ja, was macht ihr euch darüber Gedanken? Das wird sowieso kommen irgendwie so. Aber ich finde, man muss sich ja nun auch nicht immer alles so alles gefallen lassen, beziehungsweise immer alles so hinnehmen. So, nee, das, nur das, weil die das es muss, einem sagen. Das muss nicht unbedingt sein. Also ich hätte, obwohl ich eben aus der Sammlerecke komme, für mich ist kein absolutes Tabuthema, dass es irgendwann in Richtung komplett dann digital rübergeht. Nein, aber, für mich auch nicht. Aber das sollte natürlich dann unter Konditionen passieren, die dann auch wirklich sinnvoll sind. Ich möchte trotzdem immer noch den Gegenwert für mich bekommen, dass ich auch wirklich dann die Garantie habe, dass ich dieses Spiel dann auch spielen kann in 10 Jahren auf vielleicht einer anderen Konsole oder einer anderen Hardware, wenn es dann eh nur noch so eine Gemeinschaftshardware dann geben sollte, die dann alles so macht. Aber ich möchte irgendwie Herr über meine Sammlung sein, Herr über die Spiele, die ich dann verwenden kann. Und ich möchte nicht dann wie so eine Art Kinokarte mir dann immer was Neues kaufen müssen, weil momentan ist es ja so eine Lizenz auf beschränkte Dauer, Lebensdauer des Geräts, Lebensdauer des Services und so weiter, die du dafür erwirbst. Und ich möchte das nicht dann ewig weitermachen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich meine Sammlung dann verticke. Ja, dann gebe ich das so und so weiter aus und habe dann meine Spiele in digitaler Form auf einer Festplatte vorliegen. Dann möchte ich aber auch dann auch ein Backup von dieser Festplatte gerne haben wollen und dass ich nicht ans Internet angebunden sein muss, um meine Spiele zu starten, dass ich die Spiele, die drauf sind, vielleicht auf ein anderes Gerät übertragen kann und dort weiterspielen kann. So dieses, das ist so ein nettes, also das wäre für mich so die einzige Richtung, in der ich mir das vorstellen kann. Das wäre so die Ideallösung für dich. Ne? Es wäre die Ideallösung. Ich sehe es ja zum Beispiel Sachen, die dann gleichzeitig verkaufbar sind, über den PlayStation Network, finde ich zum Beispiel, der Service ist ganz cool gemacht, da ich mich dort auch mit meiner Kreditkarte zum Beispiel in den US-Service einloggen kann und mir dort US-Spiele kaufen kann zu einer günstigeren Dollar-Kondition, aber auch dann Spiele dort finde, zum Beispiel, da gibt es viele PSP-Spiele, die du darüber direkt runterlädst, die dort auch unterschiedliche Preise kosten. Hab mir zuletzt aus den USA Luna, das ist ein japanisches Rollenspiel, was nochmal als Remake für die PSP rausgekommen ist, in der Special Edition bestellt, habe dafür, glaube ich, 40 Euro bezahlt, ja. Mit Special Edition Verpackung, mit Goodies, mit Artbook und so weiter, was mit dabei ist. Dafür gebe ich dann 40 Euro aus. Den gibt es auch im digitalen PSN-Service. Wenn ich es hätte sofort spielen wollen, ne, ich hätte es mir auch dort für, ich glaube, dort gibt es für $29,99, also ich hätte preismäßig dann noch was gespart, hätte ich es mir sofort auf meine PSP runterladen und spielen können. Da kann ich für mich selber zum Beispiel noch abwägen und sagen, ist es mir wert, dass ich dann die Wartezeit plus die 15, 16 Euro mehr, die ich dafür bezahle, effektiv, dann ausgebe, damit ich das richtige Spiel in der Hand habe, oder nehme ich die digitalen Vorteile mit, dass ich mich da einfach einlogge und das Spiel rucki-zucki einfach alles über die Kreditkarte abgerechnet auf der Konsole schon habe und gleich losspielen könnte. Das ist für mich noch so die Waage, da kann ich ganz gut abwägen, worauf habe ich mehr Bock. Noch habe ich mehr Bock, ich warte drauf und kriege das geile Spiel in der Verpackung. No? wenn man sich reinstellen kann. Aber so oft, die Entscheidung wird mir oft nicht so, wird mir oft leichter gemacht, ne? Dass ich dann sagen kann, nee, digital kommt überhaupt nicht in Frage, ne? Weil das einfach alles so bullshittig aufgebaut ist. Fühle mich auch so ein bisschen, so ein Shadow-Complex zum Beispiel, die ich auch ganz gerne als Spielender im Regal gehabt. Ne? Bevor ich da 15 Euro dafür ausgebe. Oder Wipeout HD habe ich mir jetzt als Spieleversion bestellt, die es ja in England gibt, was es vorher nur als Download für die PS3 gab. Ja, obwohl das war ja, also jetzt zum Beispiel bei Shadow Complex, das war ja auch halt das Ding so, du konntest dir die Demo angucken und wenn dir die Demo gefallen hat, dann konntest du es halt freischalten als komplettes Spiel. Ja, aber es ist die einzige Möglichkeit eben, wie du es dann vollständig spielen kannst. Also normal, wenn es ein Spiel zum Kaufen gewesen wäre, hätte ich ja immer noch eine Demo mir herunterladen können, die ja oft bei Xbox Live sind die ja zum Glück relativ gut, was Demos angeht. Und es gibt ja zum Glück auch den Zwang sozusagen, dass jedes Arcade-Spiel ja auch eine Demo haben muss, bevor du Geld ausgibst. Dafür, dass es... Das ist ja auch gut. Das ist eine sehr gute Sache von Microsoft. Da haben sie auch vorgedacht, dass sie diese Voraussetzung eingebaut haben. Ne? Und dass sich die Hersteller auch anstrengen müssen, weil viele Spiele, da hast du all das, was du an Spielspaß aus diesen Spielen bekommen wirst, schon aus der Demo rausgeholt. Ne? Und du kannst schon sehen, wenn die Spiele wirklich nur so sind, dass du dass davon schon absichtlich keine Demo gemacht wird, damit du dann nicht eben deinen Spielspaß daraus bekommst oder sonst was irgendwie machst. Dadurch ist es eine clevere Idee, den Service so zu machen für uns Käufer. Wir fühlen uns nicht mehr so bevormundet. Ich kann ausprobieren, ich kann entscheiden, wann ich dafür bezahle. Ich kann mir sagen, nee, die Demo reicht mir. Wenn euer Spiel wirklich so scheiße ist, dass mir die Demo reicht, liebe Spielehersteller, macht eure Spiele besser. Ne? So ein bisschen unter Zugzwang. Und wo EA hat ja jetzt mit seinen Probierversionen, die ja jetzt bald so ungefähr, ich weiß gar nicht, den Preis habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall mit den Premium-Demos, nenne ich sie jetzt mal, irgendwie so, jetzt auch ein neues Konzept irgendwie geschaffen, wo Demos bald ja dann auch vielleicht sogar Geld kosten könnten. Irgendwie oder sowas halt, ne? Also was auch so alles so, die versuchen so viel am Fortschritt zu machen, da kommt wieder so eine fucking rückschrittliche Idee. Ja, lass mal die Demos was kosten. Ja, also soweit ich das verstanden habe, sind es Spielversionen, die mehr Content irgendwie so beinhalten. Also halt quasi eine größere Demo und dann gibt es nochmal quasi eine kleinere Demo, die halt kostenlos ist. Ne? Diese Premium-Demo hat halt einfach mehr Content noch. Und du würdest weniger bezahlen bei der Premium-Demo, um das komplette Spiel freizuschalten, als bei der richtigen oder sowas in der Form. Ja, weil irgendwas muss mir das ja bringen, dass ich dann... Du kriegst es halt früher, kannst es dir früher angucken und du kriegst halt mehr zu sehen als manch anderer davon. Ja, und kannst dann auch im besten Fall noch Beta-Tester-Feedback abgeben, ob sowas taugt oder nicht, wenn du es früher bekommst. Ja, genau. Ja, so Käufer missbraucht als Beta-Tester, ja. Das ist ja auch was viele irgendwie schlecht finden, so. Also, dass man quasi als kostenloser Beta-Tester für viele Spiele irgendwie herhalten muss, um Feedback zu geben irgendwie. Am besten dafür noch, wenn es nach EA geht, bezahlen muss. Diese Betas, wo du dann schon, okay, jeder hat Bock bei dir, und der ist vor allem dann immer bei Ego-Shootern und MMORPGs sehr oft, ne? Dass du dann, es wird noch nicht so wirklich als Beta klassifiziert, aber es ist die Demo, die könnt ihr schon mal ausprobieren, ne? Könnt ihr das schon mal machen und gibt uns mal Feedback, wie es ist. Oft auch schon die ersten Versionen von den Spielen, die rauskommen. Ich glaube, ist dieses Battlefield Heroes, heißt es doch auf dem PC, ne? Ja. Ist es überhaupt schon mal über den Beta-Status jetzt herausgekommen? Weil das Spiel, was herausgekommen ist, du musst es zwar dafür nicht bezahlen, aber es gibt ja diese Microtransactions, ne? Dass du für kleine Sachen dann dort bezahlst. Alle Leute, die dafür auch schon Geld gelatzt haben und sonst was gemacht haben, sind immer noch, man ist nur Beta-Tester die ganze Zeit über, weil es noch nicht eine offizielle richtige Version davon gegeben hat. Ja, und das ist halt auch was viele Spieler irgendwie so bemängeln. Klar, viele machen das auch, ganz einfach, weil sie von dem Spiel so gehypt sind irgendwo halt auch. Mhm. Aber es ist eine Entwicklung, die nicht unbedingt positiv ist, sage ich jetzt mal so. Also die Entwickler nehmen sich da schon ziemlich viel raus, finde ich irgendwie so. Nettes Beispiel aber auch, Yoshinori Ono meinte letztens, also der Street Fighter-Entwickler. Ja, genau. Ja. Yoshinori Ono, sowas. Ono, genau. Ja. Genau. Der Street Fighter 4-Producer meinte ja irgendwie letztes Mal so. Also Walt Disney hätte das ja vor 20 Jahren schon mal gemacht. Also beziehungsweise hätte vor 20 Jahren das Ganze ja eigentlich schon vorgemacht irgendwo halt auch, indem er in seinen Vergnügungsparks Attraktionen reingestellt hätte, die dann für ein Jahr getestet wurden und entweder kamen die gut an und die kamen nicht gut an. Wenn sie nicht gut ankamen, wurden sie halt verbessert oder ganz rausgenommen und wenn die gut ankamen, haben sie es halt drin gelassen, so. Ja, interessanter Vergleich. Es ist ein so interessanter Vergleich. Also wenn der liebe Disney dort Attraktionen reingetan hätte, irgendwie, ja, ist eine Achterbahn, aber die Bügel sind noch nicht richtig fertig, dass die Leute rausfallen können. Gucken wir mal. Ja, das wäre nämlich eher das Äquivalent, was jetzt momentan dann ausprobiert wird. Das ist ja, du kriegst ja kein fertiges Produkt und die stampfen dann das Spiel ein, wenn es nicht so gut ankommt als Beta, sozusagen propagierter Beta-Tester, sondern du kriegst ein halbfertiges Ding und man erwartet von dir fast schon als Käufer, dass du dann die Rolle von den eigentlich bezahlten Leuten übernimmst, dass sie sagen, wo sind die ganzen Fehler, was muss noch ausgemerzt werden. Na, halbfertige Sachen werden ja sowieso nie verkauft. Also, ja. Ne? Also der Ono natürlich speziell, was die Prügelspiele angeht, da gibt es eh schon so eine Art Beta-Tester-Kultur schon seit langen Jahren durch die Automaten-Releases. Mhm. Na, das siehst du, also bei den ganzen Street Fighter-Sachen, da gibt es ja auch tausende Versionen, die jeweils zwischendurch rausgekommen sind. Das sind eigentlich alles inkrementielle Updates, die gekommen sind. Du packst die erste Version von Street Fighter 3, sagen wir mal, in die Spielhalle rein. Dort spielen die Spieler das dann und geben dann Feedback ab an die Hersteller. Hey, das Balancing ist da noch nicht so gut und wir haben herausgefunden, wenn man mit Ryu den und den Move macht, passiert das und das. Und dann kommt die zweite Version davon raus. Ne? Sozusagen, die am Balancing nochmal herumgeschraubt hat, was du ohne das Feedback der Spieler, die dann wirklich auf sich draufstürzen und das richtig vernünftig machen, nicht in die Richtung hättest lenken können. Und ich glaube, da kommt auch die Mentalität vom Ono her. Ja, ja, wir probieren viele Sachen aus, das sind schon so richtig fertige Spiele, aber wir schrauben immer weiter dran. Das Resultat eben, daraus kommen dann die 8 Millionen verschiedenen Street Fighter Versionen, die es zu kaufen gibt. Wie ein Super Street Fighter jetzt, ne, was dann auch adaptiert wurde im Balancing und nicht nur neue Figuren bekommen hat, sondern auch gebalanced wurde mit den alten Sachen. Und es war auch lange Zeit ja angedacht, dass es nur ein DLC sein wird, ne? Super Street Fighter 4, was jetzt dann doch gesagt wird, wir haben genug Content gemacht, dass wir es nochmal für 30, 40 Euro auf Disc verkaufen können. Ja, sie haben halt viel für die Community nochmal reingepackt, mit dem Torment. Ein öliger türkischer Wrestler. Ja, ein türkischer Oil-Wrestler, ja. Yeah, ziemlich cooler Typ. Mit blauen Haaren, glitchy-glitch. Ja, die Special Moves finde ich schon ziemlich cool so. Aber ich bin gespannt, wie sie spielt. Mal sehen. Ja, wir haben das schon gespielt. Oder? Ach, ihr, ja, natürlich. Ja, ihr habt schon gespielt, ich musste arbeiten. Ja, wo warst du denn? Achso, du musstest, ja, arbeiten, natürlich. Auch. Arbeiten. Man sieht jetzt gar nicht die Airquotes hier, die ich mache, die Anführungsstriche. Okay. Nee, ja. Aber also, es gibt schon einige Vorteile, sage ich jetzt mal, die daraus entstehen könnten, irgendwo halt auch, aber ich sehe da eher diese Gefahr hin, so, dass man sagt, also es kommt ja ohnehin alles online und wir können ja ohnehin alles online updaten irgendwie so und man bekommt halt dann wieder weniger fürs Geld. Nee, du bekommst allgemein bei fast allen Spielen mittlerweile weniger, weil ich habe wenig Xbox 360 Spiele jetzt, die ich selbst, wenn ich sie ganz früh kaufe, die ich einlege, die nicht gleich ein Patch oder ein Update ziehen. Ja. Ja, es ist einfach durch die Möglichkeit, dass downloadmäßig was gemacht werden kann. Und es muss jetzt nicht unbedingt nur Content sein, also weiterführende Elemente wie die berühmt-berüchtigte Horse Armor damals bei Oblivion. Ich glaube, das war so der allererste Download-Content, den es damals so richtig gegeben hat, diese Microtransaction, dass du für 2 Euro dir eine Rüstung für dein Pferd kaufen kannst, womit es dann losgetreten wurde. Ja, wo die auch alle damals Amok gemacht haben. Was, ich soll 2 Euro dafür ausgeben? Haben trotzdem gekauft, damit sie eine schöne Rüstung haben. Dass Spiele mittlerweile schon so gemacht werden, wir haben die Option offen, dass sich die Leute was downloaden könnten. Ob es jetzt ein Patch ist, ob es jetzt ein zusätzlicher Charakter ist, wir können die Spiele früher auf den Markt schmeißen oder wir müssen uns nicht mehr so knallhart anstrengen, wie es dort ist, weil wir haben immer noch die Möglichkeit, Last Minute einen Patch dann nachzufügen. Ne? Und du bekommst als Käufer also immer, fast schon jetzt immer ein unfertiges Produkt, das, wenn du nicht eine Online-Anbindung hast, ist es nicht das, ist es immer noch nicht das Spielerlebnis, was du eigentlich hättest kriegen sollen. Selbst ein Heavy Rain, was jetzt auch direkt gleich gepatcht wurde am Anfang, weil es immer Tearing hatte in der Grafik und solche Geschichten. Und ich habe auch zuletzt dann gesehen. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, es ist mittlerweile Version 1.3 und ich hatte immer noch auf einmal Charaktere, dass sie durch Tische gelaufen sind, während ich ein Gespräch hatte und sowas. Was, ein bisschen. Was im Ernst? Ja. Das hatte ich nie. Ja, ich saß im Polizeirevier, und da gab es ein Gespräch zwischen Leuten, da läuft ein Polizist quer durch den Tisch, durch die Szene durch. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei... Ja, nach dem letzten Update vielleicht. Du hast es ja vorher schon durchgespielt. Ich bin ja erst gerade jetzt dran. Vielleicht ist das, was dazugekommen ist, dass die Grafik nicht mehr so aufsplittet, aber dafür laufen die Polizisten durch den Tisch. Special Act. Also ich krieg einfach nicht mehr, ich krieg als Käufer nicht mehr das, was ich vorher bekommen hat. Ein relativ vollwertiges Produkt, als Konsolenkäufer jedenfalls primär, weil dort gab es die Möglichkeit nicht. Im PC-Lager ist es ja eh anders gewesen. Ja, eben. Früher mussten die Konsolenspiele noch einwandfrei funktionieren. Also da hatte ich, also es ist mir nicht aufgefallen, dass ich da irgendwie... ja, gab's halt bei mir. Ja, ich habe mich zwar schlecht dabei ein bisschen gefühlt, aber ich konnte trotzdem rübergucken ins PC-Lager und auf die Gothic 3-Käufer schielen und lachen. Ne? Ja. Ah, guck mal, was du dir da ins Nest gelegt hast für so und so viele Euro. Ja, aber heute ist es ja eh nicht anders dann bei den Konsolen. Die Download-Möglichkeit besteht, es ist dort, es wird von den Spieleherstellern ausgenutzt und es wird auch manchmal dann eben bewusst Zeug zurückgehalten, damit es das als Download Armor oder Download Mini-Content gibt oder Zusatzepisoden. Ja, also. Ich finde es nicht verkehrt, wenn es sowas wie zusätzlichen Download-Content gibt oder sowas. Nee, halt. Absolut das ist, nicht, ja. Wie gesagt, also es gibt ja durchaus einen Mehrwert dadurch irgendwo halt auch. Ich habe Mass Effect 2 durchgespielt. Ich freue mich drauf, dass es jetzt so eine zusätzliche Episode gibt für ein paar Euro, dass ich nochmal ein bisschen Spielspaß dort rausbekommen kann, was für mich noch mal ein paar Stunden drauf gibt auf das Spielerlebnis, ne? Ja, die kostet Geld, ne? Ich dachte letztes Mal, die wäre umsonst. Nee, die haben schon einiges anderes, was umsonst war, dort reingetan, wie den, ja, es gibt ja dieses Firewalker-Fluggerät und so weiter, so 5, 6 kleine Bonusmissionen. Die haben schon einiges an kostenlosen Content von EA und BioWare dort mit reingetan. Jetzt können die anfangen, ja, wir haben euch schon kostenlose Sachen gegeben und eigentlich war auch der Bonuscharakter ja kostenlos, den ihr euch mit dem Code freigeschaltet habt und so weiter. Jetzt, wenn ihr Kostüme haben wollt oder richtige neue Missionen, jetzt müsst ihr auch mal ein bisschen Geld latzen. Wir wurden angefixt sozusagen als Mass Effect-Spieler. Ist ja auch ganz clever, finde ich ja auch nicht verkehrt, irgendwie so auch Dragon Age oder solche Sachen, sowas. Das ist ja auch alles, es steckt ja auch alles Arbeit dahinter und so, das ist ja, finde ich, auch absolut legitim, dass man dafür dann auch ein bisschen Geld verdienen will mit nochmal. Ja, nee, das ist absolut, wenn du dann, es ist ja auch schon ein paar Monate jetzt her, dass das Spiel draußen ist und es wurde ja parallel danach dran gearbeitet. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dem Spiel was fehlt, dadurch, dass diese Bonusmission nicht mit dabei ist. Nee, Heavy Rain war es ja auch genau. Da bekommt man ja sogar noch eine zusätzliche Erklärung, was halt im Vorfeld passiert ist zu den Charakteren. Ja. So jetzt halt auch, ne? Finde ich auch absolut klasse. In der Hinsicht sind das natürlich klare Vorteile. Ich teile das irgendwie nur so auch in zwei Lager. Zum einen hat man den digitalen Content als zusätzlichen Mehrwert irgendwo halt auch und für Bonusmissionen und gelegentliche Updates und dergleichen. Was aber halt daraus dann im späteren Verlauf werden soll, heißt alles auf externe Server, keine Laufwerke mehr in den Konsolen oder hast du nicht gesehen, irgendwie sowas da alles kommen soll. Das ist eher die Entwicklung, die mich so ein bisschen, ja, in Sorgen stürzt, sag ich jetzt mal so. Weil man entmündigt wird. Ja, es ist problematisch. Als einzelner Gamer kannst du da auch nicht wirklich viel machen. Es wird ja immer aus der Masse aus entschieden, je nachdem. Und wenn du dann... Die will ja angeblich sowas. Ja, die Hersteller legen uns die Worte in den Mund. Ihr möchtet es ja so, ne? Ja, genau. Ja, und ihr müsst ja verstehen, wir müssen ja auch da und da und an uns denken und Geld verdienen und so weiter. Es wird ein bisschen so diese Argumentenfindung muss dann nochmal ein bisschen besser werden bei den Spieleherstellern. Wenn es dann kommt, dass du Spiele wirklich nur digital runterladen kannst, welchen Sinn macht dann Day One DLC-Content dafür? Ja. Na, ich habe das Spiel doch schon digital runtergeladen. Wieso kann dieses kleine Datenpaket nicht auch im richtigen Spiel mit dabei sein? Na, und nicht, dass ich die Disc erst habe und dann, ja, wir mussten die Disc schon vor ein paar Wochen fertig pressen und alles und sind erst jetzt mit dem Download-Content fertig geworden, da kannst du es nochmal zusätzlich kaufen. Das sind so alles, die Argumentation muss besser werden bei den Herstellern, damit sie uns das vernünftig verkaufen können. Auch die Angebote. Wie gesagt, im Moment habe ich für den Käufer keinerlei positiven Vorteil. Es ist nicht günstiger. Man hat nichts dafür in der Hand oder irgendwie sowas. Im Gegenteil, eigentlich eher. Und also es ist auch nicht wirklich für einen Weiterverkauf lukrativ, finde ich. Also wenn ich ein Spiel gar nicht mag. Genau, du kannst es nicht machen. Also wenn du wirklich mal einen Fehlkauf gemacht hast, immer noch im Laden, ne, und der Laden jetzt nicht so kulant ist, das zurückzunehmen, ich kann immer noch sagen, okay, ich packe es an dem Tag bei eBay rein. Ja. Ne, und falls es nicht ab 18 ist. Falls es nicht ab 18 ist, sonst muss ich das bei Amazon mit zusätzlich persönlicher Übergabe und Geld extra und sowas. Aber es gibt ja die Möglichkeiten, das zu machen, dass du immer noch einen gewissen Teil deines Geldes rausbekommst. Ich sehe das für mich dann so als Leihgebühr ab. Ne? Also ich sage, okay, ich habe 10 Euro jetzt, die ich am Verlust damit gemacht habe. Das ist jetzt so, Lehrgeld habe ich gezahlt und als ob ich es aus der Videothek für ein paar Tage ausgeliehen hätte und so weiter. Kann ich für mich zum Beispiel noch dann verargumentieren. Ja. Ja, die Möglichkeit fehlt mir natürlich beim Digitalen, kann ich gar nicht mehr machen. Oder was viele auch ganz gerne machen, die dann ganz hardcore drauf sind, kaufen sich ein Spiel, spielen es an einem Wochenende durch, senden es am Montag sofort wieder bei eBay rein, ne, damit sie dann das Geld haben fürs nächste Spiel. Musst du auch mal sehen, für viele wird sich das Gaming dann eben komplett ändern, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, Spiele zu verkaufen, dadurch, dass sie digital entstehen. Viele sammeln ja auch nicht wirklich gerne. Ne? Nö, Die wollen ja auch keine Spiele da haben. Das ist ja auch total legitim. Ja, nicht jeder muss jetzt Spiele horten und alles verfügbar haben. Ne? Sondern jeder hat, ja, einer besitzt nur ein einziges Spiel und spielt es durch und verkauft es dann und holt sich das nächste Spiel und dadurch refinanziert er sich sein Hobby. Mhm. Ne? Dass man dieses Hobby haben kann, ohne Ende Geld auszugeben. Es muss eben kein Groschengrab sein, so wie wir das dann hier betreiben. Teilweise, dass man einen Großteil seines Geldes reinlegen kann. Das wird alles durch das Digitale und nicht wiederverkaufsfähige und diesen unnötigen Ballast, den du dir aufhältst. Du hast das Zeug eben dann. Finde ich auch, ist auch ein bisschen emotionaler Ballast, den kriegst du nicht wirklich weg. Ja. Wenn ich viele Spiele habe, ich fühle mich auch selbst persönlich manchmal ein bisschen schlecht. Ach scheiße, jetzt hast du wieder ein Spiel gekauft. Verdammt nochmal, das kannst du eigentlich auch nur hier auf den großen Haufen dort drauf tun. Oder auch dieser Backlog, der bei vielen dann steht sozusagen, dass du dann vor lauter Spiele kaufen drauf gekommen, du hast dann den riesigen Stapel in der Ecke, der eigentlich noch durchgespielt werden sollte an Spielen. Und es eigentlich auch alles geile Spiele sind. Du findest einfach nur die Zeit nicht. Ne? Das könnte ich könnte es noch verkaufen und losbekommen. Ja. Soll ich jetzt meinen digitalen Account löschen, damit ich dieses Gefühl nicht mehr haben muss? Ich weiß es nicht. Das macht's für mich alles schwerer. Ich verstehe es auch, wenn Leute dann sagen, ich würde mit dem klassischen Gaming, so wie es ist, dann aufhören, wenn es mal komplett in die Richtung dort geht. Solche Stimmen vernimmt man ja. Ne? Ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass sich das über die Tage und über die heranschreitende Zeit irgendwie auch noch vergrößern wird, dieses Denken irgendwo halt auch, weil es ist schon eine Umstellung des eigentlichen Spieldaseins irgendwo, ne? Und wenn man selber auch diese Kontrolle halt dann auch irgendwo verliert und dann quasi alles vom Entwickler oder so bestimmt bekommt, so jetzt schalten wir den Server ab oder solche Sachen irgendwie so und was machst du dann? Ich glaube ganz einfach auch, dass die Branche sich ganz ganz, ganz stark auch mit diesem Thema auseinandersetzen muss und auch bessere Problemlösungen entwickeln muss, auch das Ganze irgendwie aufdröseln muss, wie handeln wir was, weil im Moment, bin ich ganz ehrlich, also hat weder die Technik noch das Angebot mich überzeugt, das auch wirklich gut verkaufen zu können irgendwo halt auch. Ich meine, nur mit dem Argument, ja, ihr könnt auf der Couch sitzen oder ihr habt dann nicht mehr so viel Kram stehen und sowas halt, das ist ganz einfach kein Argument irgendwo. Wenn alles abstürzt oder alles oder nichts wirklich funktioniert oder die Server nicht gehen oder sowas halt irgendwo, dann das ist wirklich ein Problem, wo ganz einfach auch noch dran gearbeitet werden muss. Und jetzt in dem Moment sehe ich keine großen Vorteile dafür. Nee, noch wirklich noch nicht. Dass du, ja, ich habe für mich auch keine wirklichen riesigen Vorteile, dass ich einfach mit meiner klassischen Art des Kaufens und Konsumierens und Spielens dass ich das dagegen eintauschen würde. Ich meine, wie lange ist es jetzt her, dass das Valve Steam eingeführt hat? Das war ja damals, also es ist ja mittlerweile, gehört ja Steam eigentlich zu den akzeptierten Services. Ja. Ne? Steam ist eigentlich da auch die Möglichkeit, dort Spiele zu veröffentlichen, alte Klassiker nochmal günstiger. Also Steam macht es, glaube ich, zum Beispiel auch mit am cleversten, also von der Plattform her, was jetzt so Angebote angibt, dass es manchmal so sehr oft Paketpreise gibt, wo du dann 5, 6 Spiele für 20 Euro irgendwie bekommst, die normalerweise 60 kosten würden oder auch gute Preise gelegt für die ganzen LucasArts-Sachen, die dafür rausgekommen sind. Wenn ich 5 Euro für einen Loom oder sowas bezahle, wo ich dann auch 60, 70 Euro loswerden würde für eine funktionierende Kopie und die funktioniert auf meinem PC, egal was ich mache, wenn das Steam drauf läuft, jetzt auch auf Macintosh mittlerweile zum Beispiel ja auch, sind alles gute Sachen und da hat sich Steam auch gut weiterentwickelt, aber was für ein Aufschrei es damals gegeben hat, als es 2003, 2004 mit Half-Life 2 eben gekommen ist. Half-Life 2 war ja auch der Pionier, was das angeht. Du kaufst dir das Spiel im Laden, du hast die CD drin, aber du kannst sie nicht starten, wenn du keine Internetverbindung hast und nicht Steam bei dir da drauf installierst. Also eigentlich wollte Valve ja das nur als Download-Content anbieten, Half-Life 2. Aber da war der Markt noch nicht so weit, dass die Leute eben nicht nur komplett bereit waren, für digitale Daten dort was auszugeben. Es gab eben diese CD-DVD-Version im Laden, die du zu Hause eingelegt hast, die aber eben, wo du trotzdem von dieser CD-Version eigentlich den Download installiert hast, mit Steam und alles inklusive, und trotzdem die Internetanbindung haben musst zum Spielen. Die CD konntest du dann wieder weglegen, wenn du es gemacht hast. Und dann, du hast ja deinen Account gehabt und deine Freischaltung und so weiter. Und was für ein immenses Aufschreien, und Steam wird niemals funktionieren und dies und jenes und das. Valve hat es durchgedrückt bis jetzt hierhin. Ja, man muss auch sagen, Valve hat aber auch jetzt nicht unbedingt große Konkurrenz auf dem... Nee, die haben also die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Ich meine, die einzigen, die von der Plattform konkurrenzfähig wäre, eben wirklich Apple mit iTunes, eben eigentlich vorher auf einem anderen Bereich mit ihrer Musik hauptsächlich, aber auch Film on Demand, und jetzt mittlerweile durch den iTunes Store, App Store, eben auch durch Spiele und Anwendungen, die dort gelegt sind. Da war Steam eben das iTunes-Äquivalent, was Computer und ja Computerspiele hauptsächlich angeht. Ja. Na, und so einen etablierten Service, es gibt eine Handvoll andere, aber so etabliert wie Steam, wie es jetzt hier gegangen ist, die haben uns schon weich geklopft als Käufer, als PC-Spieler. Also ich sehe jetzt nicht mehr so viel Ablehnung gegenüber Steam im PC-Lager. Was das jetzt alles angeht. Also wenn es aber so um Versionen geht, die irgendwie gecuttet worden sind oder so, oder man holt sich die amerikanische Version. Da machst du jetzt noch ein weiteres Fass auf. Ich als Importspieler sehe mit Grauen dagegen, dass ich mir keine Importversionen mehr kaufen kann oder zulegen kann. Ja, die werden halt einfach dann auch manchmal nicht unterstützt. Also Alien vs. Predator war es, glaube ich, das wurde unterstützt, aber das war ja am Anfang auch irgendwie so eine Frage. Wird das jetzt, wenn ich mir das jetzt irgendwie im Ausland kaufe, kann ich das dann überhaupt mit meinem Steam-Account dann freischalten und ja, so? Ja, zum Beispiel wenn es sowas nötig ist, ne? Oder auch eben über solche Geschichten, die dann über IP-Sperren hier so gelegt sind, dass ich auch nicht die Möglichkeit habe, das hier überhaupt zu starten. Das ist also, wenn ich so ein Spiel spielen wollen würde, müsste ich dann, was weiß ich, ich habe ein Xbox 360-Spiel, was nur als Download gibt mit IP-Sperre. Ich müsste jemanden in Amerika meine Xbox, oder ich müsste mir von dem eine amerikanische Xbox kaufen lassen, dem dort mit Kreditkartengeld dort Geld draufziehen lassen auf diese Xbox, damit er mir das Spiel dort kauft und runterlädt, und dann per Post die Xbox schicken, die ich hier dann mit Proxy über die USA laufen lasse, damit das Spiel überhaupt läuft. Da höre ich lieber auf zu spielen, bevor ich mir so einen Aufwand machen muss. Also ich bin auch kein großer Fan von Steam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat zwar seine Berechtigung da zu sein, ganz einfach, weil es auch nichts anderes gibt. So, und es mit die einzige Möglichkeit ist, und viele Entwickler sich leider auch mit Valve da quasi verbündet haben, irgendwo halt auch. Es ist aber jetzt auch nicht für mich wirklich das tollste Konzept überhaupt. Also ich finde, es ist genauso beherrschend, also wie andere Online Ideen, die kommen sollen irgendwie. Und wenn du jetzt mal guckst, Ubisoft hat ja eigentlich nichts anderes gemacht. Die haben auch gesagt, so, wir wollen eigentlich jetzt mit unserem Kopierschutz hier, dass ihr online immer erreichbar seid, so, ne? Und eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Das einzige, der Unterschied bei Ubisoft ist es eben, dass du auch wirklich komplett rausfliegst aus dem Spiel, wenn du mal kurzzeitig nicht online bist. Ja, du fliegst jetzt nicht komplett raus. War es nicht so? Also wo der Server abgestürzt ist? Es wird dort abgespeichert in dem Punkt, wo du halt warst irgendwie so, und dann kannst du fortsetzen, halt die Meldung. Du kannst da wieder fortsetzen, ja. Das war, glaube ich, das, was da jetzt war. Ja, bei Ubisoft kommt natürlich noch mit dazu, die haben natürlich kein eigenes großes etabliertes Portal, wie es jetzt Steam ist. Und dort wird es natürlich primär als Kopierschutz dann eben gesehen, auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Weil es gab ja auch den ganz großen Aufschrei damals über Starforce, mit dass da x-fach Dateien auf deinem Rechner installiert werden und Systemdateien kapern und deine Installation kaputt machen mit dem Starforce-Kopierschutz, der sich dann auch nicht mehr lang gehalten hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Spiele die denn dann da drauf hatten. Das war eben von einer hier osteuropäischen Firma programmiert worden, die eben sehr ins System eingegriffen hat und jetzt so, das hat nicht funktioniert. Was ist die neue Idee, die wir machen können? Sagen wir bei Ubisoft, okay, Online-Anbindung, klar, da sind die Leute ein bisschen mit dran gewöhnt, aber die fliegen dann auch komplett raus, wenn es dann nicht die Verbindung da ist, damit die die Leute mit kopierten Versionen gar nicht erst auf dem Server auftauchen. Also alles nach Möglichkeit, ja, irgendwelche Ideen, die sich clever von denen zurechtgelegt wurden, die aber im Endeffekt nicht gut angekommen sind und nicht gut funktioniert haben. Ja, der Backlash dahinter, der ist einfach total in die Hose gegangen. Ja, ich kann es mir aber auch gut vorstellen, dass das dann später auch auf Xbox Live oder auf PSN, wenn du Pech hast, so laufen könnte, dass wenn dann halt wirklich alles auf den Online-Vertrieb rausläuft, irgendwie so, dass du dann am Ende, wenn keine Verbindung irgendwie so da ist oder so, dass du dann auch Probleme bekommen könntest. Also ja, das sind jetzt so Horrorszenarien, die ich mir jetzt so vorstelle, aber wie gesagt, es ist halt... Es ist legitim. Es ist nicht unvorstellbar, dass sowas in der Form passiert, weil wir haben ja schon Beispiele gehabt und den Herstellern wäre am liebsten, dass das alles online dann sein würde, dass du das Spiel nur spielen könntest zu deren Konditionen und so weiter. Aber Hauptsache der Geldstrom sozusagen von dir dann immer gut fließt als Käufer. Na, ja, was sind die Auswirkungen dann aber, sage ich jetzt mal so. Also klar, jeder schreit auf, Modern Warfare 2 Content viel zu teuer und sowas alles, aber es wird halt auch gekauft, ne? Ja. Also, ich sag mal so, entweder kriegt die Branche einen derben Einbruch, wenn es noch weiter in diese Richtung geht, weil halt es keiner mehr kauft, oder es wird halt so, wie es häufiger halt der Fall ist, dass es einfach durchgezogen wird und die Spieler ganz einfach nicht auf ihr Hobby verzichten wollen und das dann auch so hinnehmen, wie es ist. Ja, es ist schwer zu sagen, in welche von beiden Richtungen es geht. Es gab in den letzten Jahren auch von bestimmten Analysten dann so Horrorprognosen sozusagen. Hey, der zweite große Videospiel-Crash kommt wieder auf uns zu, weil das alles schon so sehr übersaturiert ist mit Konsolen und Spielen und Hardware so übersättigt wurde, dass irgendwann dann auch einfach die Spieler und Käufer keinen Bock mehr haben. Wenn dieses ganze Download-Gedöns jetzt mit dazukommt und diesen ganzen Irrungen und Wirrungen, wo du nicht mehr durchblickst als Spieler, und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann nicht wirklich einen Crash oder sowas geben wird, sondern einfach, es ist nichts mehr mit diesem unglaublichen Wachstum, was die Spielebranche hinter sich hatte. In den letzten Jahren ist sie ja, selbst trotz Weltwirtschaftskrise, die nur leicht an den Zahlen hier geknabbert hat, ist immer kontinuierlich gewachsen. Wie die User-Basis, wie die Verkäufe, wie die installierte Hardware-Basis so gestiegen ist in den letzten Jahren, das geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Das war immer richtig, hey, es geht voran, wir haben neue Technik, wir haben neue Käufe, wir haben neue Schichten und so weiter. Und jetzt kommt aber so ein Stolperstein mit diesem ganzen digitalen Zeug, friss oder stirb fast schon. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich weiß nicht, ob es durch die User dann initiiert wird, dass die keinen Bock mehr haben, dann zu spielen. Ich weiß nicht, ob die Hersteller es dann übertreiben und überziehen mit ihrer Raffgierigkeit. Okay, ich sag das Wort Raffgierigkeit, ja. Ich fühle mich gemein, aber ich bin raffgierig. Ja. Ich glaube, es ist auch teilweise wirklich raffgierig. Also ich meine, das kann man durchaus so sagen. Also die probieren das halt aus. Es wird momentan viel ausprobiert, das ist ja auch absolut okay, so sage ich jetzt mal. Ja, natürlich, so. Sind ja Unternehmen. Man kann nur scheitern oder halt Erfolg dadurch haben, siehe Modern Warfare nochmal. Aber es stimmt schon, was du sagst, also es ist schon ein gefährlicher Grad, aber auch den die da gehen. Es kann schon ziemlich nach hinten losgehen. Gaming am Scheideweg, sozusagen. Ja, genau, ja. Wird der Download-Content unser aller Ende bedeuten? Ja, können wir hier gleich einpacken? Ja, wer weiß. Also wie wird er sich entwickeln? Das ist ja auch eine spannende Frage. Irgendwie so. Wird er sich wirklich etablieren oder wie soll das Ganze dann später... Es wird, glaube ich, sehr viel von den Plattformen dann abhängen, wie es dann sein wird. Wenn dieses On-Live oder Gaikai eben, ne, mit diesem, was wir vorhin kurz angesprochen haben, mit dass die Spiele... Finde ich super interessant. Ist eine super interessante Sache, wenn das wirklich tatsächlich die Zukunft des Gaming werden wird, ne, dass du keine richtige Hardware mehr bei dir hast, sondern einfach nur für einen Service bezahlst und dann die Spiele anderswo stattfinden sozusagen, das kannst wieder nochmal komplett in eine andere Richtung drehen, dass du dann auf, ja, keine Ahnung, wie dann die Hersteller damit ankommen wollen und können, dass sie dir noch Zusatzprodukte verkaufen, weil das ist ja dort nicht mehr gegeben. Keine Ahnung, also es ist alles sehr, sehr verwirrend, finde ich, auch selbst für einen, der jetzt 20, 25 Jahre Gaming-Geschichte und Kultur mitgemacht hat. Alles das, was mit Download-Content und so weiter in den letzten 4, 5 Jahren passiert ist, ist so extrem schnell passiert und auch so extrem unübersichtlich und undurchsichtig passiert, dass ich nicht weiß, wo ich als Gamer stehen werde in 5 Jahren, wo die Konsolenhersteller sich selbst sehen. Ich glaube, das wird so der Zwangpunkt nochmal sein, wenn die nächste Hardware rauskommt. Wer traut sich als erstes kein CD-Laufwerk mit reinzutun? Na? Ja, also na? Ich würde eher auf Microsoft schon mal tippen, irgendwie so. Glaube ich auch schon. Also Sony hat ja noch zu sehr, die müssen ja ihr Blu-ray noch mal richtig durchziehen. Ja, wenn sie, was sie mit Biegen und Brechen jetzt nach so und so vielen Jahren mit dem mit der HD-DVD-Konkurrenz endlich mal durchgesetzt haben. Ja, wäre auch doof, wenn nicht. Also ich meine, damit haben sie ja, wie du schon sagst, den absoluten Vorteil noch mal. Dadurch können sie auch noch mal die TV- oder Filmbranche ja auch noch mal mit auf sich rüberziehen. Ja, es ist auch, also viele sagen auch, Blu-ray ist das letzte physische Medium, was wir in der Art haben werden. Na? Im Filmbereich geht es ja sowieso noch mal ein bisschen anders. Dass es ja jetzt auch ganz echt gute Filme-on-Demand-Services gibt. Und dort sehe ich das zum Beispiel als Download-Content. Der macht für mich zum Beispiel die Videotheken komplett überflüssig. Ne? Weil wenn ich mir einen Film für 5 Euro leihe aus der Videothek, ja, ich muss zur Videothek hinfahren, ich muss mir den Film ausleihen, ich muss den wieder zurückbringen, wenn es soweit ist, das ist auch noch hier Aufwand mit rausgehen, mit so weiter machen. Wenn ich aber für den gleichen Preis den in HD runterladen kann und der ist dann für 48 Stunden gültig, dass ich mir den so oft angucken kann, mir entsteht gar kein Nachteil da zum Beispiel. Und mir stehen da nur Vorteile. Vor allem, weil auch ein Film, der ist den eben geguckt in 1,5 bis 2 Stunden. Ja. Ja, es ist ja nicht so wie ein Game, das dann einen anderen Zeitaufwand, einen anderen Besitztum braucht. Ich muss den Film auch nicht unbedingt haben, was das angeht. Aber manchmal hat man ja auch, also es ist bei mir ähnlich wie bei Spielen, wenn ich ein cooles Spiel sehe oder so, dann möchte ich es eigentlich auch meistens in den Schrank stellen irgendwo. Ja, ja. Weil es halt auch so, also ich gehe von der Videothekenmentalität aus eben. Ja, also ich habe auch jetzt genügend Blu-rays bei mir zu Hause stehen, wo man nochmal jetzt lohnt sich's ja doch, wo ich irgendwann aufgehört hatte, DVDs zu kaufen, weil da kommt ja eh was Neues wieder bei raus. Aber okay, jetzt kaufe ich die Blu-rays, was soll's. Ja. Es ist eben schwer zu sagen, in welche Richtung das jetzt alles abdriften will. Also, und auch, wann die überhaupt mit neuen Konsolen dann rauskommen, weil ich glaube, verglichen mit den anderen Generationen, die aktuellen Konsolen, selbst die Wii, haben ihre Halbwertszeit noch lange nicht überschritten. Nein, absolut nicht. Also das wie gesagt, also die Prognose, dass man innerhalb von 10 Jahren wahrscheinlich erst dieses neue Modell aufgreifen wird, ist für mich auch realistisch. Wie gesagt, ich finde es halt nur nicht besonders klug zu sagen, man verliert dieses physische Medium komplett aus dem Auge und geht jetzt komplett über zum digitalen Vertrieb. Das finde ich ist irgendwo ein Fehler, weil man kann immer die Datenträger ändern irgendwie so. Früher war es Kassette oder davor war es Schallplatten, dann Kassette, dann CD irgendwie so. Aber es ist halt immer noch was man selber in Händen hält irgendwo. Und das ist ein wichtiger Faktor, den man nicht vergessen sollte. Das ist menschliche Natur. Also ja. Ich meine, der Mensch ist nun mal Jäger und Sammler. Ja? Und wir können nicht mehr so viel jagen. Dementsprechend verlegen wir uns auf Sammeln, was es angeht. Ja? Eben. Man sieht es ja auch an der Musik. Also die Musik ist immer so das beste Beispiel, finde ich so. Es hat tatsächlich ein bisschen an Wert verloren, dadurch, dass es überall erhältlich ist irgendwo. Mhm. Da hat man halt das Negative noch, dass es überall im Internet erhältlich ist. Das wird bei Spielen wahrscheinlich nicht so der Fall sein, denke ich mal. Mhm. Aber es ist halt schon was, wo man sagt, das Medium an sich verliert so ein bisschen an Wertigkeit irgendwo. Und ich würde es ungern sehen, mich in 10 Jahren irgendwie nur noch mit digitalem Content herumzuschlagen. Also das weiß ich nicht. Dann habe ich meine Couch und mein Gerät im Wohnzimmer und sonst nichts. Genau. So, muss ich mehr rausgehen. Ist auch ein, ja, als arbeiten vielleicht. Aber sonst vielleicht. Ja. Na, nee, so. Ja, vielleicht kann ich mehr Arbeit ja auch downloaden oder so. Ja, oder alles halt verschicken per E-Mail und so. Das geht ja alles so. Also. Das würde auch gehen. Bei uns ja nicht so das Problem. Ja, mal sehen, was das für einen Effekt auf die Nerdkultur dann hat, wenn es keine 1000-fach Special Editions mit Figuren und sonst was mehr zu kaufen gibt, wie da die Zockerzimmer dann ausschauen. Die wird es vielleicht dann wirklich dann noch geben, aber halt mit Download-Code. Dann habe ich, anstatt Tapete habe ich dann Download-Codes überall dann dran hängen. Ja, genau. So, guck mal, das ist meine komplette Modern Warfare 1 bis 17 Sammlung. Auf Goldpapier so. Auf Gold. Genau, ja. Platin-Download-Codes. Mensch, ja, da habe ich gleich eine tolle Geschäftsidee. Ja. Ja, bitte, sofort patentieren das, ne? Dann bist du bald Milliardärin, aber nur dann digital. In 10 Geld. Jahren so. In 10 Jahren, mindestens. Ja, gut. Ich finde das doch ganz toll. Ja, super Modell. Nicht zuhören, liebe Hersteller, was wir vorhin gesagt haben, das ist, digital ist geil. Genau, ne? Wir haben ja nur so ein bisschen hier so die ganzen Möglichkeiten aufgedröselt. Machen wir echt viel Reibach. Ja. Aber ja. Gut, ja, aber ich glaube, wir haben das Thema ja recht umfassend oder sowas diskutiert. Man sieht einfach die Art, wie das jetzt hier strukturiert war, von wegen, ey, es ist ein echt weites Feld, ja, was Downloads und Downloadable Content hier betrifft. Und eben, guck mal, der Eismann, da, oh, ist ja. Er. Mensch, schon wieder. Habe ich ihn vermisst, ja, mein lieber Eismann. War erst gestern da. Der war erst gestern da, ja, aber ich hatte keine Zeit, um Eis zu kommen. Ich habe gepodcastet, glaube ich. Schon wieder. Schon jetzt. Wieder, unglaublich. Also, ganz schnell Schluss machen, dann kriegt Greo noch sein Eis. Ja. Na, nee, ich hole mir später eins. Na gut. Aber wir haben echt wirklich umfassend drüber gequatscht, was es angeht. Und man sieht, ey, selbst wenn man sich genau hinsetzt und von unserer Seite aus drüber nachdenkt und wie das aussehen kann, man kann wirklich nicht prognostizieren, in welche Richtung das genau hingeht, weil einfach so viele Faktoren da mit drin sind, weil so viel davon abhängt. Breites, ja, Thema halt, ne? Es ist ein sehr, sehr breites Thema, aber auch eins eben, was wirklich dann Belang hat aktuell, weil jeder, der irgendwie was mit Gaming am Hut hat, ne, wird auf die eine oder andere Art mit Download-Content sich konfrontiert sehen. Ob es eine Episode ist, ob es ein komplettes Spiel ist, ob es ein Add-on ist, ob es kein Add-on ist und so weiter. Irgendjemand muss man muss zwangsläufig mal ein Spiel runtergeladen haben. Es wird keiner jetzt hier sein, der hier gezockt hat und gar kein Spiel runtergeladen hat. Na, das wirst du nicht finden. Ja, Mass Effect. Mass Effect. Ja, ich glaub, das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause und lade mir den Mass Effect Download-Content runter. Und mal hier und schäme mich danach und sortiere meine Sammlung nochmal neu mit den schönen Special Editions. In jedem Podcast nehmen wir irgendein Bioshock-Spiel. BioWare-Spiel. BioWare-Spiel dran. Wir kommen schon durcheinander mit den ganzen, ja. Ja, passend zum, wie ich darauf verweise, auch bei GameOne.de der BioWare-Podcast. Ja. Ja, der ganz, ganz, ganz exquisit und köstlich und sehr gut ist. Mit Uke. Ja, mit Uke. Leider nicht der Resident Evil-Podcast, weil der ist tot. Der ist tot, ja. Er ist untot. Er ist untot, ja. Vielleicht kriege ich ja noch was da irgendwie von den Festplatten gekratzt, aber ja, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Aber gut, ich bedanke mich bei dir, Nicole. Ja, no? Ich bedanke mich auch bei dir, Gregor, war wieder sehr nett. Ja, bin ich auch sehr gern geschehen. Ja, machen gern geschehen. Wir vielleicht wieder, demnächst. Also genau, ihr könnt gerne Feedback hinterlassen. Ich meine, es gibt ja die schöne Kommentarfunktion hier bei der Westen.de, je nachdem, wie euch das hier gefallen hat, was ihr gerne vielleicht an Themenvorschlägen oder sowas hättet. Wir haben zwar auch schon ein paar Themen, die uns durch den Kopf gehen für einen eventuellen späteren Podcast, aber vielleicht kommen ja noch ein paar ganz gute Vorschläge dazu. Ja, immer her damit. Immer her damit. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen, ich denke, Start in die Woche, je nachdem, wann das jetzt hier läuft. No? Ja, im besten Fall. Und dann sag ich schon mal Tschüss. Und? Ja. Ach, ich darf auch Tschüss sagen. Ja, bitte. Okay, ja, war so ein nettes Schlusswort. Ja, ich sag auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.